Diese Rattenart lebte auf einer kleinen, isolierten Koralleninsel im Great Barrier Reef vor der Küste Australiens, die am höchsten Punkt nur etwa 3 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Der ist allerdings in den vergangenen Jahren gestiegen und hat das Eiland bei Hochwasser häufiger überschwemmt als früher, sodass der Lebensraum des endemischen Nagetiers quasi unterging. Es starb aus. Außer dem Lebensraum, der sich verschiebt oder schwindet, sind es die steigenden Temperaturen selbst, die gefährlich werden können, weil Pflanzen und Tiere mit größerer Hitze und Trockenheit nicht zurechtkommen. Besonders stark sind Korallen von der Erwärmung der Meere bedroht. Sie leben symbiotisch zusammen mit Algen, die ihnen die prächtigen Farben verleihen und sie unter anderem mit Zucker versorgen. Bei längerer Hitze gerät das System aus dem Gleichgewicht. Die Algen benötigen mehr Nährstoffe für sich selbst und hören auf, diese Nährstoffe mit ihren Symbiosepartnern zu teilen. Im Endeffekt stoßen die Korallen ihre Algenpartner ab. Das führt zur berüchtigten Korallenbleiche. Solange solche Stressphasen nur kurz und selten sind, können sich die Korallen wieder regenerieren. Bei häufigen Hitzeperioden fehlt diese Zeit der Erholung allerdings. Zum ersten Mal trat das Phänomen am Great Barrier Reef im Jahr 1998 auf. Seither sind gut 80% aller Korallen mindestens einmal stark ausgebleicht. Vorhersagen zufolge werden sie bei einer Erwärmung von 2 Grad zu 99% verloren gehen. Da die Erdtemperatur nach derzeitigen Vorhersagen um mehr als 2 Grad steigen wird, steht es schlecht um die Zukunft der Korallenriffe. Dadurch verlieren wir atemberaubend schöne Unterwasserlandschaften, aber auch wesentliche und essentielle marine Biodiversität. Es ist, als verschwenden alle Regenwälder der Erde auf einen Schlag. Das hat direkte Folgen, auch für uns. Die Schutzwirkung der Riffe als Barrieren entfällt genauso wie die Nahrungs- und Erwerbsgrundlage für Millionen von Menschen in Küstengebieten. Das sind Verluste, die wir uns angesichts einer steigenden Weltbevölkerung nicht leisten können.